6 Jahre aus dem Keller in die Republik. 6 Jahre für die Strobo-Kids auf jedem Beat. 6 Jahre für die Kicks und jeden Drop gekämpft. 6 Jahre aus dem Osten für die echten Fans. 6 Jahre, glaub ich, lebe diese beste Zeit. 6 Jahre, wo ich alles mit den Brüdern teil. 6 Jahre aus dem Osten in die Welt. 6 Jahre, eine Bruderschaft, die hält. 6 Jahre, jeder neue Song ein Treffer. 6 Jahre und der Osten feiert besser. 6 Jahre auf der Autobahn im Colt. 6 Jahre haben wir alles hier gewollt. 6 Jahre unterwegs mit meinen Jungs. 6 Jahre jede Anlage gebunst. 6 Jahre keine Fratzen ohne Tag. 6 Jahre die Gebrüder brennen. 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre aus dem Osten in die Welt. 6 Jahre eine Bruderschaft, die hält. 6 Jahre jeder neue Song ein Treffer. 6 Jahre und der Osten feiert besser. 6 Jahre unterwegs mit meinen Jungs. 6 Jahre jede Anlage gebunst. 6 Jahre keine Fratzen ohne Tag. 6 Jahre die Gebrüder brennen. 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre.